Mach einen Sprung, als stehst auf dem Seil. Aber mein Bein schmerzt. Du stehst fest auf den Füßen. Und ich sterbe auch nicht morgen und an keinem anderen Tag. Ich will nicht, ich mach's nicht. Hörst du? Jetzt geh einfach. Ich mach's nicht. Mir gefällt es hier nicht mehr. Ich geh jetzt. Ja, so hast du's immer gehalten. Wenn es eng wird, gehe ich. Ich sterbe hier nicht. Ich sterbe nicht heute. Ich sterbe nicht. Till von Daniel Kehlmann. 7. Teil: Im Schacht. Mit Lars Rudolf, Torben Kessler, Hussein Michael Cirpici, Gerd Warmeling, Jakob Diehl, Martin Reinke und vielen anderen mehr. Musik: Claudio Puntin, Oliver Potratz und Jo Ambros. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann und Steffen Jahn. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Thomas Leusbach.